wissen Sie denn etwas über mich und meine Prozess? Ich bin Advokat, ich verkehre in Gerichtskreisen, man spricht über verschiedene Prozesse und auffallendere, besonders wenn es den Mittelstreich betrifft, der ich recht will. Was willst du denn? Unruhig. Sie verkehren in diesen Gerichtskreisen. Ja, mit wem sollte ich denn verkehren, wenn ich in Leiden meines Vaters? Natürlich bin ich jetzt infolge meiner Krankheit ein wenig behindert, aber ich bekomme trotzdem Besuch von guten Freunden von Gericht und erfahre doch einiges. So habe ich zum Beispiel gerade jetzt einen lieben Besuch. Der Kanzleidirektor, ach so, Verzeihung, ich habe nicht vorgestellt. Ihr, mein Freund, Albert K., ihr sein Neffe, Prokurist Josef K. Josef